Die Meute der Morrigan von Pat O'Shea. Erster Teil. Sie kamen von Westen und durchflogen die Himmel, mit dem Wind und gegen den Wind, an zahllosen Monden und Sonnen vorbei. Sie tauchten in die Lichtspur des Mondes auf dem dunklen Meer und verschlangen mit offenen Mündern ihr Silber. Immer waren sie unsichtbar und immer waren sie stumm. Sie hatten so lange geschwiegen, während Mensch auf Mensch folgte, als kleiner Hauch des Lebens. Morrigan was the mighty goddess and land, goddess of all evil and darkness. Her force could kill every weak young heart. Sie nannten sich Macher und Bauf und sie sahen sich um nach der dritten, die ihnen folgte, die Morrigan, die große Königin. Sie flogen bis nach Irland. Als sie über der Stadt Galway waren, ballten sie aus der Luft einen dreifachen Überschallknall. Sie wirbelten am Ostufer des Loch Corrib entlang, bis sie an einen Wegweiser kamen. Sie bliesen ihn an, dass er sich im Kreise drehte wie sie selbst. Dann stießen sie herab und wurden augenblicklich sichtbar. Zwei seltsame Frauen auf einem schweren Motorrad. Ihre Hunde waren ihnen die ganze Zeit gefolgt. Sie waren auf dem Weg zu einem Ort namens Caldove, auf der Suche nach einem ganz bestimmten Jungen. Guten Tag. Tja, suchst du was Bestimmtes, Junge? Nein, ich sehe mich nur mal um. Danke. Der Junge, dessen wegen die seltsamen Frauen gekommen waren, hieß Pitch. Er war 12 Jahre alt und hatte gerade eine Buchhandlung entdeckt, die er noch nicht kannte. Kinderbücher stehen im hintersten Regal. Aber nichts durcheinander bringen, klar? Mhm, ist gut. Ganz hinten im Laden stand eine Tür offen, die zu einem kleinen Nebenraum führte. Neugierig ging Pitch hinein. Es war dunkel in dem Raum. Nur durch ein kleines Fenster hoch oben konnte etwas Licht hereindringen. Das Zimmer war angefüllt mit Trödel aller Art. Da waren Teekisten voller verschimmelter Schuhe und Stiefel, eine Ziehharmonika mit einem Riss, Tennisschläger, die verbogen waren und keine Saiten mehr hatten, ein Spiegel, blind geworden, und ein paar verrostete Schlittschuhe. Da drin hast du nichts zu suchen. Das ist der Plunder, der vom Pfandhaus übrig geblieben ist. Wird eh alles verbrannt. Verbrannt? Was zum Teufel ist denn da los? Der Buchhändler stürzte auf die Straße, um herauszufinden, was los sei. Pitch wollte ihm gerade folgen. Da fiel ein schmaler Lichtstrahl aus dem Fenster herab und beleuchtete einen kleinen Packen, der auf dem Boden lag. Pitch hob ihn auf. Es waren ein paar Seiten eines alten Buches, die mit einer Schnur zusammengebunden waren. Aus Patricks Schriften. Der Sonnenstrahl wanderte und ließ die Seiten geheimnisvoll aufleuchten. Und plötzlich wusste Pitch, dass er sie haben musste. Unbedingt. Bedienen Sie jetzt? Anstelle des mürrischen Buchhändlers saß nun ein schmächtiger alter Mann mit einem großen weißen Schnauzbart hinter der Kasse. Ah, du hast etwas gefunden. Bist du sicher, dass du es haben möchtest? Ja, wenn es nicht zu teuer ist. Teuer. Ja, teuer. Der Preis könnte hoch sein, aber das Geld ist ja nicht das Entscheidende, nicht wahr? Nein. Willst du es vor dem Feuer retten? Ja, das möchte ich. Na, dann nimm es. Und viel Glück. Das kostet nichts. Kein Penny. Vor der Kasse lag ein kleiner Stapel mit Kärtchen, auf denen stand das neue Buchantiquariat, Telefon 7979. Pitch schob ein Kärtchen in seine Hosentasche. Ich danke Ihnen sehr. Wiedersehen. Ich habe dir zu danken. Schnell steckte Pitch die Seiten in sein Hemd und sprang auf sein Fahrrad. Um Gottes Willen, schon 4 Uhr. Er hatte die Stadt schnell hinter sich gelassen und war schon eine Weile auf freiem Feld, als er bemerkte, dass es für einen Augustabend sehr früh dunkel wurde. Er hielt an und blickte nach Westen. Der Himmel war tintig blau und das Wasser des Sees hatte sich violett gefärbt. Pitch erschauerte. Das ist kein schlechter Fang, den du da unter deiner Jacke hast. Das ist überhaupt kein Fang. Nur ein paar Buchseiten. Auf einer Mauer inmitten der Büsche saß ein uralter Mann. Offensichtlich ein Angler. Sein Gesicht war runzlig wie die Schale eines vertrockneten Apfels. Sein Tweedhut war gespickt mit künstlichen Fliegen. Ich muss dich warnen. Wovor? An der Kreuzung ist es gefährlich. An der Kreuzung da vorne? Aber es ist doch ganz ruhig hier. Den Verkehr meine ich nicht, junger Herr. Du musst das Auge der Hellsicht gebrauchen. Es gibt Verleitungen an der Kreuzung, die die Geografie und die Kartografie so durcheinander bringen könnten, dass die Büchse der Pandora dagegen der reinste 2-Penny-Glücksbeutel ist. Böse Taten und nicht viele wissen davon. Still wie unterirdisches Wasser. Sei du vorsichtig, junger Sterblicher. Es wimmelt von Fallen. Das ist meine Botschaft. Und mit diesen Worten verschwand der alte Angler so schnell zwischen den Büschen, wie er aufgetaucht war. Hey, warten Sie! Sie haben Ihre Angelrute und den Korb vergessen. Merkwürdig. Naja, vielleicht holt er sie ja später. Pitch rätselte noch über diese Begegnung, als er zu seiner Überraschung am Straßenrand ein großes, frisch gemaltes Schild sah. Dies ist eine sehr sichere Straße. Ein Junge kann darauf mit geschlossenen Augen Radfahren. Gleich danach kam noch eines. Diese Straße hat den Preis für äußerst sichere Straßen im gesamtirischen Wettbewerb für äußerst sichere Straßen gewonnen. Jeder Junge kann darauf mit geschlossenen Augen fahren. Noch heute probieren. Was soll das denn? Die Straße vor ihm lief hügelabwärts. An ihrem Ende sah Pitch die Kreuzung. Alles schien wie immer. Die Kreuzung? Sonst nicht. Aber etwas war anders. Und dann wusste Pitch, was es war. Nichts machte irgendein Geräusch. Nur Stille. Tödliche Stille. Hallo? Hallo? Der Wegweiser war völlig verdreht. Der Pfeil, auf dem Shankrack stand, zeigte nach Kyledove. In Shankrack war Pitch zu Hause. Und Kyledove war ein großer, dichter Wald. Dunkel, wild und unheimlich. Der Himmel färbte sich seltsam grün und Pitch merkte deutlich, dass rings um ihn etwas Bedrohliches lauerte. Was ist das? In diesem Augenblick schienen sich die Buchseiten unter seinem Hemd von selbst zu bewegen. Vor Schreck spannte sich seine Kopfhaut und eine Gänsehaut überzog seinen ganzen Körper. Ich muss den Wegweiser wieder in die richtige Richtung drehen. Sonst wird ihm die ganze Gegend gehorchen und sich um- und umdrehen. Und ich würde immer in Kyledove landen, egal welche Richtung ich einschlage. Der Himmel begann sich immer schneller zu drehen und die Wolken kreisten rasend schnell über seinem Kopf. Doch Pitch nahm seine ganze Kraft zusammen und gab dem Wegweiser einen kräftigen Schubs. Wer immer diese dämlichen Schilder geschrieben und den Wegweiser verdreht hat, er wollte mir eine Falle stellen. Der alte Angler hatte recht. Hättet ihr euch nicht etwas Besseres ausdenken können, als Schilder zu schreiben? Ein Junge kann darauf mit geschlossenen Augen Rad fahren. Darauf wäre ja nicht mal ein blindes Huhn reingefallen. Die zwei seltsamen Frauen waren wütend. Sie hatten gegen den Wegweiser geblasen, bis er die falschen Richtungen zeigte. Sie hatten ihre Hunde ausgeschickt, damit sie Pitch durch eine List ein falsches Gefühl der Sicherheit einflößten. In der kurzen Zeit haben wir getan, was wir konnten, Herren. Die Hunde senkten die Köpfe und ließen demütig die Schwänze hängen. Das war offensichtlich nicht genug, Fenderweg. Die Frauen waren auf den Hof des alten Mossy Flynn gefahren, hatten ihm eine Reihe von Lügen erzählt, so lang wie der Shannon-Fluss, und ihn dabei so mit Schmeicheleien überschüttet, dass sein gesunder Menschenverstand verstummte. Selbstverständlich können Sie mein altes Glashaus mieten. Sie und Ihre schönen Hunde werden unser Dorf bereichern. Ich bring Ihnen auch gern ein paar meiner Möbel ins Glashaus. Machen Sie sich wegen der Möbel keine Gedanken. Die sind bestellt. Sie kommen, sind schon unterwegs. Sie gaben Mossy die Miete für eine Woche und schickten ihn nach Hause, bevor er merkte, wie ihm geschah. Als er kurz darauf aus seinem Fenster sah, landete gerade ein Kleiderschrank elegant auf dem Platz vor dem Glashaus. Ich glaube, ich sollte weniger trinken. Doch was Mossy nicht sah, war der eiskalte Blick, mit dem die beiden Frauen den Hof taxierten, der sich nur 3 schmale Felder vom Glashaus entfernt befand. Das Haus, in dem Pitchs Familie lebte. Ach, da bist du ja, Pitch. Wo warst denn du wieder? Guck mal, ist das nicht merkwürdig dunkel? Ich glaube, es gibt gleich ein Gewitter. Hat sich Papa schon gemeldet? Ja, vor einer Stunde. Er sagt, er kommt morgen zurück. Pitchs Vater Michael war nach Dublin gefahren, um eine Stute zu kaufen und hatte Tante Bina gebeten, sich in der Zeit um Pitch und Bridget zu kümmern. Bridget, komm mal runter! Bridget war Pitchs kleine Schwester. Sie stromerte gern in der Umgebung herum. Pitch, ich habe vorhin 2 ganz komische auf einem Motorrad mit einem Haufen Hunde beobachtet. Die eine hatte 2 Kilometer langes rotes Haar. Ach komm. Das wie ein Umhang hinterher wehte. Und die andere hatte blaue Haare wie Seile um den Kopf gewickelt. Ja, das sind sicher Touristinnen. Auf einem Motorrad, sagst du? Ja, darauf sind sie zu Mossy Flynns Haus gefahren. Sie sind ins Glashaus gezogen. Du meinst, sie wohnen jetzt dort? Ja, und ihre Möbel haben sie auch. Ein Schrank und 3 Sessel sind durch die Luft geflogen. Bridget und ihre Geschichten. Ich glaube, du bist müde und gehörst ins Bett. Pitch dachte über die beiden Frauen nach. War es ihr Motorrad, das er bei dem Wegweiser gehört hatte? Ein seltsames Flattern auf seiner Brust erinnerte ihn an das alte Buch. Er setzte sich in den gemauerten Sitz im Kamin und sah es sich an. Toll. Es sieht aus wie ein ganz altes Buch, was vor langer Zeit von einem Mönch geschrieben und gemalt wurde. Als er die Seiten umblätterte, fiel ein loses Blatt heraus. Er konnte es im letzten Moment noch erwischen, bevor es ins Feuer fiel. Sperre es in Eisen ein. Glaub an meine Freundschaft. Aber ich habe Angst. Hab keine Angst, ich bin dein Freund. Horch, schau hinauf. Ich schreibe meinen Namen. Pitch schaute hinauf und sah den Nachthimmel. Er war erfüllt von glitzernden Sternen. Dagda. Pitch, wach auf. Bist du denn verrückt? Du könntest ja ins Feuer fallen, wenn du hier schläfst. Dann war es also nur ein Traum? Also jetzt stell dir mal vor, ich habe heute nach diesem Huhn Ausschau gehalten. Aber dieses durchtriebene Vieh hat sich den ganzen Tag nicht blicken lassen. Tante Bina war in ihrer gesprächigen Stimmung. Pitch konnte kaum zuhören, so sehr war er mit seinem Traum beschäftigt. Aber dann ließ er sich doch von ihren Worten forttreiben. Schließlich war es Schlafenszeit und er ging in sein Zimmer. Sofort nahm er das zerschlissene Buch zur Hand. Als er es öffnete, flatterte wieder das lose Blatt heraus, fast so, als strebe es von ihm fort. Pitch fing es auf, bevor es den Boden berührte. Es sind 2 Blätter, die zusammenkleben. Auf dem hier ist ein Kreuz. Und darunter steht irgendwas. O Serpens, wie... Schade, ich kann kein Latein. Ob die untere Seite wohl interessanter ist? Doch jedes Mal, wenn er die Zeichnung auf der unteren Seite anschaute, begann alles auf dem Blatt hin und her zu wandern und sich zu verändern. Pitch schloss fest die Augen Dann öffnete er sie blitzschnell. Jetzt sah er es. Das ist ja eine Schlange. Serpents. Ja, ich glaube, das heißt Schlange. Davon handelt die Schrift. Die Schlange war lang und dünn und wand sich in einem verwickelten Schlingenmuster. Die gespaltene Zunge schien zu zucken. Pitch starrte gebannt auf die Flämmchen in ihren Augen. Sie schienen ihn in eine gefährliche andere Welt zu ziehen, in der die Bäume auf bösartige Weise lebendig waren und Gräser sich um seine Knöchel wanden, als wollten sie ihn für immer gefangen halten. Oh, Tante Bina. Das Quietschen von Tante Binas Zimmertür hatte ihn aufgeweckt. Der Traum war zerfallen und die Seite war verschwunden. Von mir aus kann dieses Blatt auch verschwunden bleiben. Doch dann erinnerte er sich an den Darkvar. Sperre es in Eisen ein. Und wusste, dass er das Blatt finden musste, ganz gleich, was geschehen würde. Er sah unter sein Bett. Die Seite steckte zur Hälfte in einer Ritze zwischen den Dielenbrettern, als hätte sie zu entkommen versucht. Pitch wickelte sie in das Blatt mit der lateinischen Schrift. Dann schlich er sich in die dunkle Küche hinunter. Tante Binas großer Kochtopf. Das ideale Gefängnis. Er ist aus Eisen und hat einen schweren Deckel. In diesem Augenblick sprang draußen dröhnend ein schweres Motorrad an. Pitch lief zum Fenster und versuchte zu erkennen, wer ihn beobachtet hatte. Doch er kam zu spät. Gleich nach dem Aufwachen war Pitch in die Küche gegangen und hatte in den Topf geblickt. Die schreckliche Seite war noch da. Er hatte sie herausgenommen und wollte sie gerade in sein Hemd stecken. Guten Morgen. Oh, guten Morgen, Bridget. Als seine Schwester ihn überraschte. Warum bist du schon so früh auf? Ach, ich, Und was hast du gerade in dein Hemd gesteckt? Lass mal sehen. Er wusste, dass das Blatt gefährlich war und wollte es Bridget auf keinen Fall geben. Aber er wusste auch, dass sie Geheimnisse liebte und nicht aufgeben würde, bis sie seines entdeckt hätte. Also erzählte er ihr lieber gleich alles. Das ist ja toll. Jetzt müssen wir unbedingt rauskriegen, was diese Schrift bedeutet. Ja, und ich glaube, ich weiß auch schon, wen ich fragen kann. Pitch war mit Bridget zur Telefonzelle gegangen, hatte das Kärtchen der Buchhandlung aus seiner Hosentasche gezogen und die Nummer gewählt, die darauf stand. Hallo. Sind Sie der Buchhändler? Allerdings. Könnten Sie für mich Latein übersetzen? Willst du mich vielleicht dazu überreden, dir die Hausaufgaben zu machen? Nein, ehrlich. Sind doch Sommerferien und... Na gut, von mir aus. Schieß los. Also, ja, hier ist es. O Serpens Velissimus, et hic signo et his verbis, te sic sicuro in secula seculorum amen Patricus. Deine lateinische Aussprache ist fürchterlich, aber es ist ganz leicht. Es bedeutet, o überaus böse Schlange, mit diesem Zeichen und diesen Worten binde ich dich für alle Zeiten. Amen, Patrick. Woher hast du das? Danke vielmals für Ihre Hilfe. Oh, überaus böse Schlange. Das klingt gruselig. Mhm. Als sie nach Hause kamen, war der Tisch nur für sie beide gedeckt. Tante Bina war wieder mal auf der Jagd nach dem listigen Huhn. Ein seltsamer Mann schaute lächelnd in die Küche. Er war außerordentlich groß und dünn, wie gedehnter Gummi. Guten Morgen, junger Mann. Hallo? Ist die Dame des Hauses da? Ich bin die Dame des Hauses. Was wollen Sie? Oh, und so eine junge und schöne Dame. Ich wollte fragen, ob Sie irgendetwas zu verkaufen haben. Zum Beispiel altes Gold oder Silber. Nein. Mein ganzes Gold und Silber ist nagelneu. Oder alte Bilder. Haben Sie irgendwelche alten Gemälde, Zeichnungen, vergoldete Rahmen oder sowas zu verkaufen? Nö. Und Sie, junger Mann, haben Sie vielleicht alte Bücher? Nein. Sind Sie sicher? Absolut sicher. Ja. Ganz absolut. Wir lügen nie. Ich wollte nur Ihrem Gedächtnis nachhelfen, falls Sie doch etwas zu verkaufen hätten, aber im Moment nicht dran dachten. Der Hausierer lächelte und Pitch sah die spitzen Zähne, die so scharf und gelblich waren, und die Zunge, die darüber fuhr. Harte Zeiten für Hausierer und Händler. Na dann, auf Wiedersehen. Der wusste von dem Buch. Ganz bestimmt. Ja, das glaube ich auch. Er hat gewittert wie ein Hund. Nach dem Frühstück gingen die Kinder den mit Hecken eingefassten Weg zum See hinunter und ruderten zu einer kleinen Insel. Dort ließ sich Pitch in eine Mulde plumpsen und dachte nach. Der Gedanke an die Schlange auf dem Papier unter seinem Hemd bedrückte ihn. Guck mal, ich habe Armbänder aus Gänseblümchen gemacht. Mhm. Warum gehen wir nicht los und erforschen die Insel? Zu heiß. Glaubst du, dass Papa schon mit der neuen Stute nach Hause gekommen ist? Nein, es ist doch erst 12. Hör mal. Man hörte ein Banjo spielen. Zwei zerlumpte Gestalten näherten sich. Der Mann trug eine alte Melone und einen zerschlissenen Regenmantel. Auf dem Kopf der Frau befand sich ein überdimensionaler Hut aus dem Löwenzahnspross. Sie war es, die das Banjo spielte, und der alte Mann tanzte dazu. Als sie bei den Kindern ankamen, war das Lied beendet. Sie breiteten eine bunte Decke aus und hielten ein appetitliches weißes Bündel in die Luft. Ach so, jetzt wird gepicknickt. Wollt ihr beiden auch etwas? Wir haben Pfannkuchen, Schinken, Nudelsalat. Nein, danke. Setzt euch doch und esst mit uns. Wie heißt ihr? Patsy. Und Woody. Ja, und wie heißt ihr? Ich bin Bridget. Pitch, die Abkürzung von Patrick Joseph. Oh, das sind gute Namen. Och, was hast du für schöne Armbänder, Bridget? Die sind aus Gänseblümchen. Die mag ich am liebsten. Patsy kramte in den Taschen und holte eine Brosche hervor. Es war ein winziger silberner Pfeil, der auf einem ebenso winzigen Bogen ruhte. Der Bogen war mit einem starken Haar von einem Pferdeschweif gespannt. Oh, es ist wunderschön. Und es ist für mich? Natürlich, junge Dame. Oh, Patsy, wenn ich die Fersen gelernt habe, stricke ich dir 20 Paar Socken. Das wäre gar nicht übel. Woody drückte Pitch lächelnd einen Gegenstand in die Hand, der aussah wie ein flaches Büchlein. Sieh mal, ich habe etwas... Es ist aus Eisen. Was ist das? Eine Art Behälter. Für Taschentücher oder so. Sieh mal, du kannst es öffnen und verschließen. Da kann nichts rausfallen. Ja, es ist toll. Danke. Wir haben das Wasser vergessen. Oh. Da hinten ist eine Quelle. Sag mal, Pitch, könntest du von dort etwas Wasser für zwei alte lahme Leutchen besorgen? Sicher, das tue ich gern. Woody gab ihm einen Krug und Pitch machte sich auf den Weg. Sobald er außer Sicht war, nahm er das schreckliche Blatt aus dem Versteck unter seinem Hemd hervor. Obwohl nicht das leiseste Lüftchen wehte, zitterte es und wand sich in seiner Hand, als wolle es entkommen. Pitch öffnete die kleine eiserne Schatulle und zwängte es hinein. So, jetzt hab ich dich. Jetzt bist du wirklich in Eisen gefangen. Erleichtert lief Pitch auf dem niedrigen Gras dahin. Nach einer Weile machte der Weg eine Biegung. Und da war es. Ein moosbewachsener Felsen, aus dem ein riesiger Wasserstrahl in die Tiefe schoss. Pitch hielt seinen Krug unter den Strahl. Ein riesiger Aal steckte seinen Kopf aus dem Wasser und sprach zu ihm. Sein Kopf war größer als der Kopf eines Kalbes. Das Gesicht wirkte sehr alt und seine Augen waren silbern mit dunklen Flecken. Hab keine Angst. Der Darkseid ist mein Vater. Lass mir das, was dir eine Last ist, damit ich es in meinen starken Windungen binde. Ich kann nicht. Ich sehe, dass meine Größe die Angst und Schrecken einjagt. Aber lass dir Mut machen vor Daxa und komm her zu mir. Ich tu dir nichts. Eine zaghafte Tapferkeit begann Pitch zu erfüllen und er machte einen Schritt nach vorn. Wo ist das, was dich belastet? Hier. Ich habe es in die Eisenschatulle gesperrt. Das ist gut so. Warum ist das gut so? Was geht hier eigentlich vor sich? Der, den du erst befreit und dann gefangen hast, ist Olkglas, der Verderben und Schrecken bringt. Die ihn herbeisehnen und nach ihm suchen, können kein Eisen berühren. So viel böse Macht sie auch haben. Hüte dich vor der einen, die drei ist. Sie, die zugleich sie alle ist. Denn sie wird zornig sein, dass sie zu spät kommt. Verrat ihr nichts. Wem soll ich nichts verraten? Sie ist die Morrigan. Und ihr zweiter und dritter Teil sind Macha und Boff. Sie ist die Göttin des Kampfes. Sie ist die Skaldenkrähe. Sie ist die Königin der Trugbilder. Sie nährt sich vom Elend der Menschheit. Bitte sag, wer bist du? Ich bin der Herr der Wasser. Ich werde Olglas bewachen. Du wirst für anderes gebraucht. Leb wohl. Der große Aal beugte den Kopf nach vorn und nahm die eiserne Schatulle, die Pitch ihm entgegenhielt, zwischen seine Kiefer. Dann zog er sich zurück. Warte! Wer ist der Darkthar? Doch der Aal war in den Tiefen des Wassers verschwunden. Jetzt wusste Pitch, dass die Stimme im Kamin Wirklichkeit gewesen war. Wo sind Patsy und Woody? Sie sind weg. Ich soll dir sagen, dass es ihnen leid tut, aber sie mussten gehen. Warum? Was war denn los? Ich weiß nicht. Vielleicht hatten sie Angst vor den Hunden. Die haben da drüben gebellt. Und als sie versuchten, herüberzuschwimmen, ließen sie alles stehen und liegen und verschwanden. Ja, und dann? Zwei wunderschöne Schwäne kamen und haben gegen die Hunde gekämpft. Es war der tollste Kampf, den ich je gesehen habe. Du hast echt was verpasst. Und stell dir vor, Patsy und Budi haben noch mehr Geschenke für uns. Schau mal, die sind für dich. Das eine war eine Halbkugel aus Glas, in der Schnee über einer kleinen Gebirgslandschaft herumwirbelte, wenn man sie schüttelte. Auf dem Schildchen, das darauf klebte, stand mit gestochener Schrift Wahrsagekugel. Zeigt, wohin du nicht gehen sollst. Dann hielt Bridget eine Flöte und einen Lederbeutel hoch, auf den mit Silberfaden gestickt war. Wundervolle Wunder und Co. GmbH. Zufriedenheit garantiert. Da sind aber nur Haselnüsse drin. Ja, komisch, nicht? Komm, lass uns zurückrudern. Im Boot erzählte Pitch Bridget von dem großen Aal, der nun Olkgas bewachte. Ach, den hätte ich auch gern gesehen. Dafür hast du doch die kämpfenden Schwäne beobachtet. Bestimmt wollten die Hunde wegen des Blattes auf die Insel kommen. Weil sie glauben mich jetzt immer noch. Du hast es aber nicht mehr. Ätje, doofen Hunde. Aber sie könnten uns in Stücke reißen, bevor sie merken, dass es nicht mehr da ist. Hör mal. Pitch machte das Boot fest, legte den Finger auf den Mund und gab Bridget ein Zeichen, dass sie näher hinschleichen müssten. Jemand war hinter der Mauer am Rand der Wiese. Sonst geht es euch schlecht. Und jetzt ist Olglas zwischen den Kiefern des Herrn der Wasser gefangen in Eisen. Dieses Mal finde Weg. Ach, wer unter uns ist tapfer oder töricht genug, Macha und Bauf die Nachricht zu überbringen? Etwa du, Vogelfang? Oder du, Graumaul? Ja. Wahrhaft groß wird der Zorn der Morrigan sein, wenn sie erfährt, dass wir zu spät kamen. Gibt es denn keine Möglichkeit, den Zorn der Königin zu mildern? Dies fragt euch Vogelfang. Die haben aber komische Namen. Hast du gehört, wie blöd die reden? Würde es der Morrigan nicht wohlgefallen, wenn wir die zweibeinigen Knirze töteten, die wie Mücken im Auge oder wie Sandkörnchen zwischen den Zähnen sind? Dies würde der Morrigan wohlgefallen. Nein! Sagt euch Findeweg! Die Knirpse stehen unter dem Schutz des Dagthar, des Herrn des großen Wissens. Uns ist nicht anders erlaubt, sie zu töten, als im Jagen. Findeweg ist der Chef. Psst. Ich wittere etwas. Wir sind hier nicht gut verborgen und die zweibeinigen Knirpse sind in der Nähe. Es ist Zeit, dass wir uns zerstreuen. Als Pitch einen Blick über die Mauer warf, sah er nur noch das Hinterteil eines Jagdhundes in einer weißen Wolke von Margariten verschwinden. Dieser doofe Findeweg kommt mir bekannt vor. Mir auch. Bridget, du hast recht. Der Hausierer von heute Morgen klang genauso. Dieser eklige Lange. Na, wenn der sich nochmal bei uns blicken lässt, dann... Er hat gesagt, dass sie uns töten werden, wenn wir vor ihnen wegrennen. Also, mich bringen die bestimmt nie dazu. Und ich hoffe, dass sie alle die Würmer kriegen. Genau, und die Räude. Ich möchte nur wissen, wer die blöde Morrigan ist. Sie ist die Göttin des Kampfes oder so. Die und ihre Kämpfe. Wer sie auch ist, sie wird es schon noch mit uns zu tun kriegen. Ich glaube, sie ist sehr mächtig, Bridget. Hey! Beinahe hätte das Motorrad ihn erwischt. Es fuhr noch ein paar Meter weiter und bremste dann. Ah, zum Teufel! Teufel, wir haben ihn nicht erwischt. Verflucht, sie können dich doch hören. Na sowas, dir ist doch nichts passiert. Tut uns furchtbar leid, Junge. Lass dir aufhelfen. Es geht schon. Er kann das allein. Die Rothaarige beugte sich herunter, packte Pitch am Arm und zerrte ihn hoch. Bevor sie ihn freigab, kniff sie ihn noch schnell kräftig in den Arm. Au! Sie lächelte ihn an und spuckte in hohem Bogen einen ausgekauten Kriem über die Mauer am Wegrand. Ich heiße Breda Ekelschön. Warum kauen Sie Tabak? Ich beiße gern auf etwas herum, was zurückbeißt. Das bringt mich auf Touren. Diese entzückend blauhaarige Dame ist übrigens meine Freundin, Melody Mondlicht. Kommt doch mit uns nach Hause zum Tee. Nein, danke. Versuch du ihn zu überreden, mein Kleines. Nein, ich mag sie nicht. Du meine Güte, ich werde ganz nervös. Los, Ekelschön, wir müssen es anders angehen. Platz nicht so! Kaum waren sie in ihrem Glashaus angekommen, füllte Melody Mondlicht gleich einen Kristallteller mit Wasser. Die Oberfläche des Wassers wurde zu einem Bild. Okay. Es zeigte Bridget und Pitch, die den Weg entlang gingen. Ja, fang mit der Lokmusik an, Ekelschön. Die Musik war leichter als ein sommerlicher Windhauch. Sie war stiller als die Staubkörnchen in einem Sonnenstrahl. Doch ihre Kraft war größer als die Kraft eiserner Ketten. Sie drang zu Pitch und Bridget und hielt sie in Bann, ohne dass die Kinder sie bewusst hören konnten. Warum gehen wir nicht zum Glashaus und schauen mal bei den Hexen vorbei? Daran habe ich auch gerade gedacht. Als sie sich dem Glashaus näherten, gingen sie auf Zehenspitzen, als spielten sie Kundschafter. Zuerst bemerkten sie die geschlossenen Jalousien. Dann sahen sie ein Schild auf dem Stand. Vorsicht, Frosch! Halt! Wer da? Freund oder Feind? Ein Frosch. Der sprechen kann. Freund oder Feind? Weder noch. Was soll ich jetzt mit weder noch? Unbefugte werden mausetot umgebracht. Ach, wirklich? Natürlich. Die sind ganz wild auf Kinder. Die kochen sie in einem großen, schwarzen Topf mit Schnittlauch und Zwiebeln. Wen meinst du denn? Die zwei da drinnen, die sind giftig. Durch und durch giftig. Ich hasse sie mit der ganzen Kraft von meinen Hinterbeinen. Ich. Ja, und warum arbeitest du dann für sie? Wegen dem Holzhammer. Siehst du den, haben sie gefragt. Ich habe natürlich gesehen. Eine falsche Bewegung und du kriegst eins auf die Pfoten. Und wenn wir dir eins übergezogen haben, haben sie gesagt, geben wir dich den Franzosen und die essen deine Schenkelchen. Hast du einen Namen? Natürlich hab ich einen. Glaubst du vielleicht, ich bin ein schwammiger Niemand aus dem Schwummersumpf? Und wie heißt du? Sag ich nicht. Warum hüpfst du nicht einfach davon? Ein bisschen dumm bist du ja schon. Jeder hat seine Eigenarten. Was tun die beiden jetzt da drin? Weiß nicht. Bearbeiten was mit Mama da, nehme ich an. Ich werde versuchen, mal einen Blick reinzuwerfen. Schon war Bridget aufgesprungen und presste ihre Nase gegen die Scheibe, um durch einen Spalt in der Jalousie in das Glashaus zu spähen. Nicht Bridget! Erwischt! Aua! Oh, sieh da. Wie nett. Die kleinen Schnüffler. Wie reizend, dass ihr nun doch zum Tee kommen konntet. Tretet ein. Nun... Frosch. Ich hab sie gehalten und ich hab sie gewerdert und ich hab sie unbefugt, ich. Dummkopf. Er kennt nicht mal den Unterschied zwischen Freund und Feind, belästigt unsere lieben Gäste. Es ist nicht seine Schuld, wir... Kommt hierher und behauptet, ein erstklassiger Wachfrosch zu sein. Also nein, ich hab gehört, dass Typen wie du schon für viel geringere Vergehen in die Bratpfanne gehopst sind. Oh, ich hab's nicht getan. Nie nicht. Breda? Aha. Wusstest du, dass zwei oder drei seiner Vorfahren von Ludwig dem 14. auf einem einzigen Sandwich verspeist worden sind? Ach, jetzt lassen Sie ihn doch in Ruhe. Sie sind eine unverschämte Schikaniererin. Aber. Wir haben eine Schwäche für diesen Frosch. Nicht wahr, Melody? Oh ja, und wie? Wenn er tot ist, werden wir ihn ausstopfen lassen. Ich weiß nur nicht... Soll ich ihn wie einen Luftballon aufblasen oder ihn mit dem Hammer breitschlagen? Hören Sie sofort auf damit, das ist abscheulich. Breda lächelte ihn liebenswürdig an. Dann begann Melody in sanften, aber bestürzend raschen Worten Fragen zu stellen. So flüssig, so verschwommen und ungenau, dass sie aus einem Sumpf hätten stammen können, anstatt aus einem Kopf. Ganz plötzlich ließ die Fragerei nach. Man traut uns nicht. Wir wollten doch nur eure Freunde sein und plaudern und harmlose Geheimnisse austauschen. Ach, halt den Mund, du Heulsoße. Hör auf, uns was vorzumachen. Sanftheit führt zu nichts, Melody. Es liegt an euch, Kinder. Entweder ihr redet, oder der Frosch kriegt den Gnadenschlag. Seht ihn euch an und seht euch diesen Hammer an. Habt ihr nun Lust auf Musso-Frosch oder nicht? Sie hielt den Gefangenen ganz nah vor ihre Gesichter. Breda tat dasselbe mit dem Hammer. Pitch und Bridget sahen voller Bestürzung den hilflosen Frosch an, dem die Augen vor Angst weit aus dem Kopf quollen. Sprecht endlich! Oder der landet bei seinen Vätern. Also ich... Das ist blöd. Er hat doch nicht mehrere Väter. Das hat niemand. Empört und ohne nachzudenken warf Bridget ihre verwelkten Gänseblümchenketten den Frauen über die Handgelenke. Gänseblümchen! Die Blumen des Angus Oak! Die Armbänder aus Gänseblümchen waren zu eisernen Ketten geworden. Pitch stürzte nach vorn und hob den Frosch auf, wobei er in der Eile den mit Wasser gefüllten Kristallteller umwarf und zerbrach. Nichts wie raus hier! Sie waren schneller gelaufen als jemals zuvor in ihrem Leben. Nach einer Weile hatten sie gemerkt, dass ihnen niemand folgte und waren zum Ausruhen im Schutz einer Steinmauer niedergefallen. Mein Herz galoppiert immer noch. Weißt du nicht, dass es jetzt langsamer gehen kann? Herzen sind so. Sie machen so ihre Speränzchen. Ich danke euch beiden. Ich weiß nicht, was ich ohne euch gemacht hätte. Ich würde euch bis ans Ende der Welt folgen. Dafür würde ich. Weißt du, dass du uns deinen Namen noch gar nicht gesagt hast? Pudenin Wieland. Du bist sehr lieb, Pudenin, dass du uns bis ans Ende der Welt begleiten willst. Sie stand auf, küsste ihn auf den Kopf und setzte ihn behutsam an den Rand des Sees. Quark, das ist es. Das Ende der Welt. Hier fängt's Wasser an. Lebt wohl. Wie? Das ist das Ende der Welt? Bis hierhin wolltest du uns folgen? Das finde ich aber nicht weit. Da ist keine mehr, schau doch, kein Boden mehr, denn das ist der Rand davon. Und da fängt's Wasser an. Pudenin Wieland machte einen Satz und schwamm im Bruststil davon. Die Kinder schauten ihm nach, bis er nicht mehr zu sehen war. Dann machten sie sich auf den Heimweg. Sieh mal, der Anhänger steht im Hof. Dad hat die Stute mitgebracht. Oh, da ist er. Dad! Michael, ihr Vater, stand im Stall und hielt in der einen Hand den Zügel, während er mit der anderen das lange, schmale Gesicht der Stute streichelte. Sie war genau so, wie Pitch sie sich vorgestellt hatte. Cremefarben und seidig und schön. Dad, heb mich hoch! Was? Was ist? Bridget zupfte ihren Vater lachend am Ärmel. Aber Michael war so von dem wundervollen Tier gefangen genommen, dass er seine Kinder gar nicht bemerkte. Er ist ganz anders als sonst. In diesem Moment wandte die Stute den Kopf und sah Pitch an. In ihren Augen waren kleine Flammen, die einen Moment wild aufflackerten und dann zu zwei glühenden roten Punkten zusammenschmolzen. Pitch wich schaudernd zurück. Sie hat seltsame Augen. Sie sind innen ganz rot. Was redest du da, Pitch? Du hast doch keine Ahnung. Komm, Pitch. Das Essen ist bestimmt fertig. Pitch spürte eine Art Schmerz in seiner Brust. Er versuchte, seinen Vater anzulächeln, aber es ging nicht. Wieder zog die Stute seinen Blick an. Es sah aus, als läge in ihren Augen ein Hauch von böser Freude oder Befriedigung. Essen ist fertig! Ach, dieser Angus Oak ist eine Pest! Er und seine Gänseblümchen. Ich hätte es wissen können. Drei schmale Felder von Pitchs Haus entfernt versuchten die Frauen im Glashaus noch immer, sich von den Ketten aus Eisen zu befreien. Ich denke, jetzt müssen Tränen her. Säure tropfte aus ihren Augen, doch das Metall blieb hart und wich nicht. Sie bekamen Zornanfälle und hüpften im Glashaus herum, doch es nützte ihnen nichts. Erst am Abend fielen die zarten Armbänder von selbst zu Boden. Es war ein langer, anstrengender Tag gewesen, und Pitch war froh, in die Federn sinken zu können. Fast augenblicklich fiel er in Schlaf. In seinem Traum hörte er ein Geräusch. Es kam von seiner Schlafzimmertür. Etwas stahl sich unter der Tür hindurch, eine dünne, schlangenartige Ranke aus Nebel. Sie kroch in sein Zimmer, flach, am Boden. Dann schlich sie sich durch alle Ritzen in jede Schublade seiner Kommode. Schließlich glitt sie zurück und hielt inne. Pitch spürte, wie seine Haut prickelte. Er konnte vor Schreck kaum atmen. Die Schlange bewegte sich auf sein Bett zu. Wenn ich jetzt aufwache, ist es weg. Es ist nur ein Traum. Ich muss aufwachen. Der Nebel begann jetzt, die Bettdecke abzutasten. Pitch schloss fest die Augen. Nach einer Weile spähte er vorsichtig durch die Lider und stellte fest, dass die Nebelschlange sich zum Treppenabsatz zurückzog und langsam unter der Tür verschwand. Hastig griff er nach der Schneekugel unter seinem Kopfkissen und schüttelte sie kurz. Dann blickte er hinein. Er sah, wie der Nebel Bridgets Zimmer durchsuchte und sich wieder zurückzog. Dann veränderte sich das Bild in der Schneekugel. Es zeigte jetzt den Stall. Dort stand im hellen Licht des Mondes die neue Stute. Der Nebel kam aus ihrem Maul. Peach? Peach? Da war ein Nebelvieh in meinem Zimmer. Ich weiß. Komm her, wir können es durch die Kugel beobachten. Es hat irgendetwas mit der Stute zu tun. Was? Schau her. Ihre Augen sind so kalt und dunkel wie das Meer im Winter. Sie fangen an zu glühen. Gebannt sahen die Kinder, wie die Augen der Stute aufglühten, während der Nebel vollständig in sie zurückkehrte. Sie schüttelte sich, hob ihren Kopf und trabte langsam aus dem Stall. Draußen galoppierte sie über die Felder, dorthin, wo Mossy Flynn wohnte. Sie will zum Glashaus. Sie bleibt stehen. Guck, etwas strömt aus ihr heraus. Ich sehe es. Eine Frau stand auf einmal neben der Stute. Sie war groß und blond und sehr schön. Die Augen der Stute waren nun wieder sanft und braun. Und Pitch wusste, dass sie von der Frau als eine Art Hülle benutzt worden war und dass sie selbst an gar nichts schuld war. Benommen trottete sie davon. Armes Tier. Die Tür des Glashauses öffnete sich und die schöne Frau trat herein. Melody Mondlicht und Breda Ekelschön fassten mit begierigen Händen nach ihr. Komm, komm! Lass dich ansehen! Ugh, wie schön du aussiehst. Entzückend! Tut mir leid, wenn ich euch erschreckt habe. Mit diesen Worten verwandelte sich die blonde Frau in eine dürre, grauhaarige Hexe. Ihre Nase war zerfurcht wie eine Walnuss. Und aus den Nasenlöchern ragten lange, dicke Haare wie die Fühler einer Garnele. Purpurrot glühten ihre Augen und lange, graue Zähne ragten ihr bis über das Kinn. Jetzt bist du schon wieder mehr du selbst. Oh, du bist einfach umwerfend, da gibt es nichts. Was ist mit Old Glass? Er ist nicht gekommen. Schlechte Nachrichten. Unser Gespinst ist zerrissen worden. Der Dachser hat sich eingemischt. Old Glass ist in diesem Augenblick noch in der Gewalt des großen Aals. Der Dachser war schneller bei dem Jungen. Er wurde schon gewarnt, bevor wir ihm die erste Falle stellen konnten. Und seine Schwester, diese freche Göre, hilft ihm. Wundervoll. Zwei kleine Kröten. Wir werden viel Spaß mit ihnen haben. Sie fassten sich an den Händen und wirbelten in rasender Geschwindigkeit herum. Dann sausten sie aufeinander zu und verschmolzen zu einer Gestalt. Sie drehte sich wie wild im Kreis und die Kinder konnten ein einziges Gesicht aufblitzen sehen. Es vereinte die Gesichter aller drei Hexen. Die eine, die drei ist, die zugleich wir alle sind. Die eine, die drei ist, die zugleich wir alle sind. Peach, Bridget, wenn ihr nicht in 2 Minuten unten seid, gebe ich euer Frühstück den Hühnern. Komm, lass uns sehen, was mit der Stute ist. Oh ja. Als sie in den Stall kamen, stand die Stute ruhig in ihrer Box und sah sie an. Ihr Blick war freundlich und ihre Augen unschuldig. Ah, hier seid ihr. Sie ist wunderschön. Findet ihr nicht? Ja, das ist sie wirklich. Habt ihr gut geschlafen? Wie Murmeltiere, Dad. Wir hatten beide denselben Traum. Einen sehr spannenden. Oh, vielleicht war es ja gar keiner. Ich kann mich kaum noch an meine Ankunft gestern erinnern. Das war auch wie ein Traum. Michael lächelte sie an und Pitch sah, dass er überhaupt nicht mehr wusste, wie seltsam er sich verhalten hatte. Jetzt war alles wieder gut. Wollt ihr zwei hierbleiben und mir helfen, die Stute zu striegeln? Ah, ich sehe schon. Bei dem schönen Wetter habt ihr was Besseres vor, ha? Aber kommt nicht so spät heim. Nein, Dad. Zum Abendessen sind wir bestimmt wieder da. Hast du eigentlich deine Brosche? Steck doch an meiner Jacke. Gut. Ich habe die Haselnüsse und die Kugel auch dabei. Warum? Vielleicht ist es gut, sie zur Hand zu haben. Es hat bestimmt einen Grund, dass wir sie bekommen haben. Peach. Was denn? Gestern Abend hatte ich furchtbare Angst, aber jetzt würde ich gern noch mehr erleben. Ich auch. Es macht richtig Spaß. Ich hab gehofft, dass ihr das sagen würdet. Ich habe einen guten Fang mit euch gemacht. Der Angler? Sind Sie der alte Knacker, der Peach vor der Kreuzung gewarnt hat? Bridget. Ja, der bin ich. Das dachte ich mir. Ihr Gesicht ist so faltig wie ein Hühnerbein. Bridget. Ja, die Wahrheit hat nun mal nichts mit Höflichkeit zu tun, Pitch. Vor allem bei Knirpsen. Siehst du? Hast dich also nicht ködern lassen wie ein Aal? Nein, dank ihrer Hilfe. Und ihr beide wollt den nächsten Schritt tun? Ja. Der Anfang war wohl im Buchladen. 2 lange Finger haben dich bewegt. Aber du hast es rechtzeitig bemerkt. Ja. War einer von ihnen der Dagtha? Gewiss. Wer ist der Dagtha? Der Dagtha ist der Gott der Erde und des Lebens in ihr. Er ordnet den Lauf der Jahreszeiten. Und die andere war die Morrigan? Ach, die dumme Gans. Wer ist sie denn eigentlich? Sie ist die Göttin des Todes und der Zerstörung. Was? Sie ist drauf aus, die Schlange Oldglass zu erobern. Und das würde Vernichtung und Zerstörung mit sich bringen. Und großen Kummer. Wenn sie das böse Gift, das Oldglass in sich hat, mit dem Unheil verbindet, das noch in ihr lauert, wird die ganze Schöpfung zu leiden haben. Und warum vernichten wir Oldglass nicht einfach? Das ist eure Aufgabe, wenn ihr es fertig bringt. Für einen Jungen und ein kleines Mädchen allein ist das ein bisschen viel. Der Dagtha ist ein starker Freund und steht euch bei. Aber wie können wir Oldglass vernichten? Mit dem verruchten Blut der Morrigan selbst. Ein einziger Tropfen genügt. Aber den bekommen wir doch nie. Sie wird uns vorher töten. Vor uralter Zeit lebte Cuchulin, der tüchtigste Krieger, den es je gab. Er nahm den Kampf mit der Morrigan auf und verwundete sie 3-mal. Einmal traf sein Stein sie ins Auge. Dieser Stein, gefärbt von ihrem Blut, liegt irgendwo in diesem Land. Wenn er nur gefunden würde. Ist das eine Art Schatzsuche? Ja. Ich verstehe nicht alles, aber ich werde gehen. Ich auch. Sucht nicht danach. Findet. Alle ehrlichen Geschöpfe werden helfen, wo sie können. Euer Weg führt nach Shankrak. Wenn ihr bereit seid, könnt ihr jetzt aufbrechen. Ich werde euch führen, wenn ihr wollt. Die Stimme war so sanft und melodisch, dass die Kinder eine wunderschöne Frau erwartet hatten. Doch als sie sich umwandten, stand eine Eselin hinter ihnen. Wie schön du bist. Nicht doch. Ich heiße Serena Begley und ich bin eure Wünsche-Routengängerin. Serena wird den Weg finden, den ihr braucht, um gut durch die alten Steine zu kommen. Möchtet ihr nicht aufsteigen? Ja, komm, Pitch. Gute Reise. Bevor einer von ihnen noch Danke sagen konnte, war der Angler über die Mauer gesprungen und ihren Blicken entschwunden. Serena verließ die Straße und trottete in ein Feld hinein. Plötzlich stellten sich ihre Ohren auf. Gleich darauf machte sie einen behutsamen und wohlüberlegten Schritt nach vorn. Ihre Ohren begannen anmutig im Kreis herumzufahren und sich dann zusammenzuschließen wie die Schere einer Krabbe. So, wir haben den Weg. Oh je, Papa und Tante Bina wissen nicht, in was wir hineingeraten sind. Und ich habe keine Ahnung, wie lange wir brauchen. Glaube mir, das Gras wird nicht wachsen unter deinen Füßen, bis du zurück bist. Pitch, da vorne, wer ist das? Auf dem Platz, wo die großen alten Steine standen, hockten dünne Leute in kleinen Gruppen zusammen und redeten leise miteinander. Sie taten so, als bemerkten sie Serena und die Kinder nicht. Doch Pitch hatte sie vom ersten Augenblick an erkannt. Es sind die Hunde. Sie wollen uns auf dem Weg durch die Steine folgen. Mistkerle. Jetzt waren sie bei dem Kreis aus Steinen angekommen. Serena blieb stehen. Die Hundemenschen warteten gespannt, wohin sie ihre Schritte lenken würde. Als Pitch in seiner Hosentasche nach einem Taschentuch suchte, berührten seine Finger etwas Kleines, Rundes, und er merkte, dass es eine von Budis Haselnüssen war. Er holte sie hervor und schaute sie an. Eine meiner Haselnüsse ist aufgebrochen. Zeig mal. Oh, Pitch. Aus dem Riss kommt eine winzige Katze. Die Katze war nicht größer als ein Viertel von Bridgets kleinem Fingernagel. Aber sie wuchs immer schneller. Und dann saß sie in voller Größe auf Pitchs Händen und putzte sich. Die Hundemenschen starrten sie wie gebannt an. Mit einem Fauchen sprang die Katze durch die Luft über die Köpfe der Hundemenschen hinweg und war wie ein weißer Blitz verschwunden. Die großen, dünnen Leute standen für einige Sekunden in dümmlicher Verblüffung da, bis einer von ihnen eine Art Bellen von sich gab und sie davonflitzten. Das war der Augenblick, in dem Serena sich entschloss, auf dem geheimen Pfad unter dem Steinportal hindurchzugehen, durch den Kreis der Steine hinein in ein fantastisches Abenteuer. Die Meute der Morrigan. Hörspiel in zwei Teilen von Pat O'Shea. Erster Teil. Aus dem Englischen von Bettine Braun. Hörspielbearbeitung Andrea Otte. Titelsong Kathy Kelly. Es sprachen Pitch, Tom Schilling, Bridget, Natalie Spinell. In weiteren Rollen Wolfgang Maria Bauer, Nina Danzeisen, Peter Dirschauer, Bettina Engelhardt, Achim Hall, Horst Hildebrand, Ingo Hülsmann, Doris Kunstmann, Andreas Mannkopf, Horst Mendroch, Frauke Pohlmann, Udo Schenk, Ernst August Schäppmann, Ellen Schulz, Christa Strobel, Charles Wirz und als Erzähler Andreas Pietschmann. Ton und Technik Daniel Sänger und Regine Schneider. Regieassistenz Benno Schur. Regie Annette Kurt. Produktion Südwestrundfunk, Norddeutscher Rundfunk 2001. Dramaturgie Klaus Schmitz.